4-1. Hallo, Herr Sommer, hier Peter Rosner. Guten Tag, Herr Rosner. Können wir uns im Dezember noch zu einer Beratung treffen? Ja, sicher. Wann geht es bei Ihnen? Gleich am Montag. Am 27.12. um 9 Uhr? Tut mir leid, da habe ich schon einen Termin. Aber am Dienstag, am 28. um 9 Uhr geht es bei mir. Prima, das geht bei mir auch. Okay, dann bis zum 28. Danke, bis dann.